Baby, und es erzählt mich zu ihr Herz. Wie im Film. Um mich rum steht die Wäsche, wenn wir chillen. Zeig ihr meine Stadt vorbei am Schloss, verbringe den Tag im Park. Wiedersehen nach CK, eine Woche nachdem ich frag, ob sie einen Boyfriend hat. Ihr meine Nummer gar. Jetzt sind wir zwei uns nah, auch wenn sie nicht von hier ist. Es klingt so surreal, aber irgendwie passiert es. Ich hab das nicht geplant, stelle fest, sie interessiert mich. Ich hab das nicht geplant, stelle fest, sie interessiert mich. Ihre Beauty, sie zieht mich zu ihr hin. Rum steht die Wäsche, wenn wir chillen. Wie im Film. Ihre Beauty, sie zieht mich zu ihr.